Das Credo von Regisseur Nico von Glaso eröffnet den Film, gibt ihm sofort seinen Ton, die Stimmung von wunderbar politischer Inkorrektheit und einem typischen Augenzwinkern. I can teach you some German. Okay. We say in German, Sport ist Mord. Was das eine wäre. Sport sucks. Das andere, meint der Contagan-geschädigte Filmemacher. And the Paralympics is a stupid idea. Auch die Paralympics seien dämlich. Legitimation der Nichtbehinderten, meint von Glaso. Ja, wir kümmern uns doch um die Behinderten. Was Nico von Glaso in seinem Film Mein Weg nach Olympia nicht davon abhält, eine Gruppe behinderter Sportler 2012 auf die Paralympics nach London zu begleiten und sie in ihren Motiven, Hoffnungen, Sehnsüchten und Träumen zu porträtieren. Von Glaso tut das respektlos und selbstironisch, aber seine Protagonisten in jedem Filmbild ernstnehmend. Eine wunderbare Szene, wenn er beispielsweise die beinamputierte Schwimmerin Christiane Reppe beim Pfannkuchenessen auf deren Balkon befragt. Keine Probleme, keine Träume. Miss Perfect mit einem Bein. Ich bin nicht Miss Perfect. Man muss einfach damit arbeiten, was man hat. Auch wenn Nico von Glaso sich am Anfang die Frage stellt, warum er, der ausgewiesene Sportmuffel, diesen Film macht, wird Mein Weg nach Olympia langsam, aber immer konsequenter, auch in der Schönheit seiner Bilder, zum eindrucksvollen Porträt behinderter Menschen, die im Sport Erfüllung suchen und mitunter auch finden. Mein Weg nach Olympia von Nico von Glaso, spannend, berührend, herausragend. Listen to the wind of my soul. Ein Film von kunstvoll gegeneinander gestellten Widersprüchen, das ist Finsterworld, Frauke Finsterwalders Spielfilmdebüt. Ein Episodenfilm, den sie zusammen mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Christian Kracht, geschrieben hat. Am Anfang das romantische Bild des deutschen Waldes, durch den ein Einsiedler zieht. Darunter gelegt, einschmeichelnd, süßlich, kitschig, Cat Stevens Klassiker The Wind. Doch schnell die dunkle Gegenseite. Finsterworld zeigt Deutschland als neues, abgründiges Biedermeier. Da ist der Polizist Tom, Ronald Zehrfeld, der sich bei der Verkehrskontrolle selbstverständlich bestechen lässt und in der Freizeit im Bärenkostüm gern mit Gleichgesinnten trifft. Das ganze Problem ist doch, dass die Menschen sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Ich meine, dass man lieber jemand anderes wäre. Tom hat solche Alltagsfluchten nötig, denn seine Beziehung zur Dokumentarfilmerin Sandra Hüller ist ausgelaugt, wie das ganze Land. Sagt uns Finsterworld. Ich bin ich fixiert. Ich wollte dir was von mir erzählen, von mir und meinen Gefühlen. Du willst mit mir über Gefühle reden? Du bist doch total unsensibel. Du bist doch unsensibel, Tom. Dann ist da noch das reiche deutsche Ehepaar, das offensichtlich im Ausland lebt, nun Urlaub in der alten, verhassten Heimat macht. Gott, ist das hier hässlich. Da sind die Schüler einer Eliteschule, die mit ihrem linken Lehrer einen Ausflug in ein ehemaliges KZ machen. Wissen Sie, Maximilian, Denunziantentum ist auch nicht gerade eine Tugend. Schüler Maximilian, groß, blond, ist eine Art Wiedergänger der blonden Bestie. Ja, wir können unter anderem lernen in Frauke Finsterwalders Film, dass der Schoß noch fruchtbar ist, aus dem der alte Nazi-Terror kroch und dass das ganze Land in einer Art Friedhofsruhe dahin vegetiert. Das kann nicht gut gehen. Aber so ganz will dieser Blick nicht überzeugen, denn einige der Episoden sind so plakativ, dass die Schauspieler gar nicht anders können, als die Dialoge aufzusagen. Dann liefert Finsterworld wieder intensive Momente, der Einsiedler beispielsweise, der seine zerstörte Waldhütte vorfindet, Momente, dass man eine Gänsehaut bekommt. Inhaltlich mögen die Episoden von Finsterworld am Ende nahtlos zusammenlaufen, formal kann Frauke Finsterwalders Film allerdings nicht wirklich zu sich finden. Finsterworld von Frauke Finsterwalder, zwiespältig, konfrontativ, empfehlenswert. Die Männer in unserer Familie können durch die Zeit reisen. Klärt der Vater Bill Nye seinen 21-jährigen Sohn Tim, Domhnall Gleeson, auf. Zeitreise rückwärts wohlgemerkt. Ich kann weder Hitler töten noch die schöne Helena vögeln, bedauerlicherweise. Aus dieser Idee entwickelt Vier Hochzeiten und ein Todesfall Autor Richard Curtis in seiner zweiten Regiearbeit mit dem Titel Alles eine Frage der Zeit. Die klassisch-romantische Filmgeschichte über die Suche, wonach wohl. Um ehrlich zu sein, wäre es im Moment gerade ziemlich genial, wenn es mir helfen könnte, eine Freundin zu finden. Dass es für dieses Vorhaben praktisch ist, die eine oder andere peinliche Erstsituation, erster Kuss, qua Zeitreise zu korrigieren, liegt auf der Hand. Und Domhnall Gleeson und Rachel McAdams können es als Paar ohne Probleme mit Hugh Grant und Julia Roberts aus Notting Hill aufnehmen. Aber am Ende wird es, Zeitreise hin, Zeitreise her, in Richard Curtis' Film doch arg süßlich und vorhersehbar. Alles eine Frage der Zeit von Richard Curtis. annehmbar.